Fenster und frag mich, wer sie ist. Hab sie noch nie gesehen, doch schon längst vermisst. Es ist die Einsamkeit, die aus meinem Leben schreit. Wenn der Regen draußen fällt und meine Seele quält, dann tut's mir weh und seh, wie sie mich ignoriert. Mit sicherer Arroganz an mir vorbei marschiert, als wär ich Luft, ein Duft im Vorübergehen verpufft. Und alles, was mir bleibt, ist mein Selbstmitleid. Wo bist du? Zeig mir dein Gesicht. Ich suche deine Nähe, wie der Blinde das Licht doch ohne List. Ich meine, was ich reime, auch wenn ich jetzt dabei keine Träne weine, mir geht es gut. Nun fehlt mir dann der Mut, über meinen Schatten springen, Vertrauen zu gewinnen, es fällt mir schwer. Und doch immer mehr wird mir klar, ich vermisse dich sehr. Das Leben und ich frag mich, wann ich bin. Auf jeden Fall zu spät, doch das ist nicht so schlimm. Ich such den Sinn. Und das dauert seine Zeit, wenn es sein muss. Eine kleine Ewigkeit, ich kann allein sein, frei sein, bleiben, wo ich will. Grenzen überschreitend oder manchmal ganz still in mich reinhören, um mich selbst zu verstehen, um eines Tages auf dich zuzugehen. Wer bist du? Sag mir, wo du bist. Gib mir ein Zeichen oder send mir ein Licht, ein Signal, egal. Oder tu, was du willst, nur beeil dich. Oder warte auf mich, dann lass uns gehen. Die Zeit, die bleibt stehen. Genießen den Moment, denn die Sterne, die drehen sich nur für uns. Und jetzt immer mehr wird mir klar, ich vermisse dich sehr. Somebody's out there calling you.